Radio Art Hörspiel. Wer kennt sie nicht? Die alltäglichen Missgeschicke, die uns zur Weißglut bringen, zum Beispiel Staus. Auch der Held des folgenden Hörspiels befindet sich in einem solchen und nutzt die Zeit, um über seine Ehe nachzudenken und warum es mit dem Kinderkriegen nicht klappt. Aber ein Unglück kommt eben selten allein. Sein Handy klingelt und man teilt ihm mit, dass seine Firma vor dem Bankrott steht, wegen Steuerhinterziehung. Mindestens 350 Riesen hat er selbst abgezapft und jetzt wird er zahlen müssen. Es sei denn, der geheimnisvolle Mr. Kent investiert in seine Firma. Ranziges Aluminium heißt der zweite Roman des 1960 geborenen James Hawes, der in seiner Heimat England in einem Atemzug mit Nick Hornby und Irvine Welsh genannt wird. Hören Sie nun die rasante Hörspielfassung von Karin Hutzler. Ranziges Aluminium nach dem gleichnamigen Roman von James Hawes, aus dem Englischen von Kirstin Lutze. Hörspielbearbeitung und Regie Karin Hutzler. Ich bin nur ein ganz gewöhnlicher Brite. Himmelarsch, ich bin auf der Welt, um meinen scheiß Rasen zu mähen und mein Auto zu waschen. Wie zum Teufel konnte es bloß so weit kommen? Hi, ihr Lieben, hier ist wieder euer Jack mit euren Hits nur für euch auf eurem Lieblingssender. Ich steckte in meinem beschissenen Volvo auf der dunklen, nassen M25 im Stau, bearbeitete meine Zähne mit Zahnseide und beobachtete einen räudigen Hund, der eine rostige Brücke überquerte. Ich hatte mir den Volvo nur gekauft, weil mein Nachbar Gary Shepard einen hat und wie er hatte ich auch den blöden eingebauten Kindersitz mitbestellt. Sarah war dagegen. Sie sagte, dass Gary und Melissa erst die Kinder und dann den Wagen mit eingebautem Kindersitz bekommen hatten. Damals lachte ich bloß. Ich hörte Southeast FM, wo man mir riet, den Stau auf der M25 zwischen den Anschlussstellen 12 und 13 zu umfahren. Ich hasse diesen Scheißsender. Ich hasse die Art, wie sogar der Wetterbericht von einer hörbar grinsenden Kraft durch Freude Koksnase vorgelesen wird. Okay, da sind wir also. Wir sitzen in unseren Autos wie Vögel in der Wildnis. Verlorene Seelen, unterwegs nach nirgendwo. Für immer dazu verdammt, durch halbgetönte Scheiben auf die gesperrte Ausfahrt mit dem Hinweisschild Leben zu starren und auf große gelbe Warntafeln, auf denen steht Staugefahr. Voraussichtlich bis in alle Ewigkeit. Das ist ja nicht zum Aushalten. Ich stand vor der Memory Lane. Der Memory Lane Kuchenfabrik. Jeden Morgen, wenn ich im Schritttempo daran vorbeirollte, kam es mir fast hoch, denn hinter dem Zaun war ein Fabriktor, an das irgendein Lagerverwalter, der entweder sehr witzig, sehr blöd oder einfach nur Country- und Western-Fan war, ein Schild gehängt hatte, auf dem stand No entrance to Memory Lane. Kein Zutritt. Ich konnte nicht mehr umkehren und die Straße der Erinnerung runterfahren in die gute alte Zeit, als der Rubel noch rollte und die Banken Kohle abdrückten. Erst 3 Jahre war das her. Auch der Sex mit Sarah war damals super, bevor wir anfingen, uns vor lauter Sorgen ganz verrückt zu machen. Zuerst wegen der Knete und dann wegen der Fruchtbarkeit und dem ganzen Kram. Warum werden Männer mit Mitte 30 fett? Das ist eine lange, traurige Geschichte. Ihr wisst schon, jene glücklichen Jahre um Mitte 20, wo du Pickel und nervöses Gekicher längst hinter dir, Sorgen um Bauch oder Haaransatz noch weit vor dir hast. Wo du jeden unter den Tisch labern und saufen und zur Not auch die Fresse polieren kannst, während du über die armen alten Säcke über 30 lachst. Wo du auf 19-jährige Mädchen ungeheuer erfahren und auf 30-jährige Frauen faltenlos enthusiastisch wirkst. Heute hau ich nach 2 oder 3 Bier ab. Zu Hause kipp ich noch ein paar oben drauf, schlafe meinen Halbrausch aus und der Alkohol verwandelt sich in Fett. Was soll das heißen? Sie wollen alles. Was das heißen soll? Kassen und Hauptbücher, Bankunterlagen, Rechnungen, Aufstellung der scheiß Vermögenswerte, den ganzen Mist halt. Meine Firma hieß Bizvit. Wir machten Business-Trainingsvideos für drittklassige Colleges und sogenannte New Universities. Meine Mitarbeiter waren für Produktion und Marketing zuständig, während ich die Ideen lieferte, die ich aus irgendwelchen Handbüchern für Führungskräfte klaute. Außerdem frisierte ich, zusammen mit Dini, unserem schmierigen irischen Steuerberater, die Bücher. Du hast gesagt, alles ist okay? Ich habe gesagt, alles müsste okay sein. Du hast gesagt, dass sie die Jahresbilanzen nie überprüfen. Ich habe gesagt, sie prüfen nur 3% aller Fälle. Hör zu, Pete, du hast nur eine Chance. Du präsentierst ihnen die kompletten Unterlagen, die echten Bücher. Das kann ich nicht machen. Du erstattest Selbstanzeige. Selbstanzeige? Eine nette kleine juristische Spitzfindigkeit. Sie zerren dich vor die Finanzbehörde, du kriegst zu Kreuz, blechst und sie stellen das Verfahren ein. Legalisierte Bestechung des Staates nennt man sowas. Die wollen dich nicht einbuchten, die wollen nur die Knete. Es gibt nur ein Problem, Dini. Ich habe das Geld nicht. Dann treten die Bullen deine Tür ein und der Gerichtsvollzieher beschlagnahmt den ganzen Laden. War nur ein Witz. Kannst du nicht einfach sagen, du hättest es versaubert? Na klar, Mann. Dann kriegen sie uns beide wegen Betrugs und Steuerhinterziehung dran. Scheiße. Kann ich nicht alles Sarah überschreiben? Zu spät. Das hättest du tun müssen, als der Laden noch halbwegs koscher aussah. Wenn du es jetzt machst, hängt Sarah mit drin. Pete, du musst deinen Arsch freikaufen. Ja, wie denn? Verdammt nochmal! Scheiße! Wir haben in den letzten 2 Jahren sicher so um die 100 Riesen abgezapft. Also in den letzten 3 Jahren waren es eher 350. Was? Und dazu noch ein Bußgeld? Das war's dann wohl. Heilige Scheiße. Tu jetzt nichts Unüberlegtes. Ach, Dini, wann habe ich zum letzten Mal etwas Unüberlegtes getan? Ja, ich erinnere mich. Es war vor 35 Jahren, als ich dachte, hey, willst du wissen, wie es ist, geboren zu werden? Hey, Pete, ich bin Steuerberater und kein beschissener Jesuit. Hör mal, wir müssen uns treffen. Das weitere Vorgehen abstimmen, deine Möglichkeiten analysieren. Ach, Mann, wir sind am Arsch! Insgeheim wusste ich, dass es nicht immer so weitergehen konnte. Aber manchmal kann man mit der Wahrheit nur leben, wenn man sie ausblendet. Bis zu dem Tag, an dem sie dir in die Schnauze haut und dich sauber ausnimmt. Ich saß, filetiert, auf der M25. Schiedsrichter, was habe ich getan? Bist du blind oder was? Einsam? Verzweifelt? Selbstmordgefährdet? Willkommen im dritten Jahrtausend. Nachdem der Tag schon mit einem kompletten Desaster angefangen hatte, erwartete Sarah mich abends in unserer chromblitzenden Küche in Hunters Row. Einer exklusiven Wohngegend mit 26 Bungalows in Top-Ausstattung. Die meisten stark überschuldet. Also, ich soll einen Spermatest machen. Du bist der mit den Spermien. Ah, du glaubst, dass es daran liegt, ja? Jetzt stell dich nicht so an. Es ist nur ein Test. Du könntest dich ruhig mal untersuchen lassen. Okay. Okay, ich lass mich untersuchen. Und du, was ist mit dir? Peter? Ich habe keine Spermien. Ha, ha, ha. Du kannst ja irgendwas anderes untersuchen lassen. Eileiter oder sowas. Eileiter oder sowas. Aha. Ja, Himmel nochmal, was weiß ich. Ich bin kein Gynäkologe. Na klar, aber du bist ein Mann. Und kein Mann versteht, was da unten in deiner Frau passiert, weil alles so seltsam und kompliziert und weiblich ist. Das habe ich nicht gesagt. Oh Mann, es muss schon verdammt schwer sein, als heterosexuelle Frau unter so grässlichen und jämmerlichen Männern zu leben. Ach was, die meisten anderen Männer sind nur grässlich. Oh, Pete. Tut mir leid. Mein Gott, ich sag doch bloß, dass wir ein Problem haben. Wir versuchen es doch schon seit 2 Jahren. Kein Wunder, dass Sarah weinte. Ich bin eben Engländer. Sollte ich etwa auch weinen, bloß weil mein Leben total verkorkst war? Oh nein. Ich hielt Sarah daddyhaft im Arm und redete wie ein beschissener Richard Attenborough-Klon auf sie ein. Sieh mal. Also, absolut. Du hast absolut recht, Liebling. Ich gehe gleich morgen zum Arzt. Ja, pssst, wir kriegen das alles hin. Du wirst schon sehen. Ich hatte es, wie immer, geschafft, den ganzen Kram sicher und fest unter Verschluss zu halten. Und damit wieder ein paar rebellische Zellen in den großen Krebs- und Infarkt-Jackpot geworfen. Manchmal ist es schon schwer, ein Mann zu sein. Dini, würdest du mich einfach am Arsch lecken? Ich versuche gerade eine Spermaprobe zur Klinik zu bringen, bevor sie vertrocknet ist. In 5 Minuten muss ich dort sein, kapiert? Und tschüss, noch 4 Minuten. Ausgerechnet da watschelten zwei fette 16-Jährige in schlapprigen grauen Leggings, zwei doppelsitzige Kinderwagen vor sich herschiebend, munter plappernd und rauchend, direkt vor mir auf die Straße. Schiedsrichter, wieso können die Kinder haben? Ist das gerecht, Schiri? Wenn ich ein Kind hätte, würde ich es dann mit Billigheimbürgern vollstopfen und im Kinderzimmer 40 Kippen am Tag rauchen? Nein. Mich volllaufen lassen und vor seinen Augen Sarah schlagen? Nein. Würde ich es verprügeln? Nein, nein, nein. Würde es eine gute Ausbildung erhalten und Puderbär-Geschichten vorgelesen bekommen, würde es zu einem freundlichen, anständigen, verantwortungsbewussten, aufmerksamen Mitbürger heranwachsen, der höchstwahrscheinlich nie auf Demagogen- und Boulevardzeitungen hereinfallen wird. Ja, ja, ja. Wieso kann ich dann keins haben, Schiri? Bist du blind oder was? Himmelarsch, ich war ein erwachsener Mann. Ich war 35, verheiratet und bekam eine Glatze. Ich wurde fett und benutzte Zahnseide. Ich fuhr einen Volvo mit eingebautem Kindersitz, hatte eine bankrotte Firma und ein Haus, das ich nie ausstehen konnte. Und ich ließ meine Spermien zählen, um festzustellen, ob ich auch biologisch eine Sackgasse war. Der Sperma-Testlaborant hieß Mr. Cox. Der Sperma-Spezi musterte den Becher mit bemerkenswerter Geringschätzung, schüttelte ihn, betrachtete das daraus resultierende wolkige Gemisch und fragte, wie alt die Probe sei. Wie alt? Ungefähr 12 Minuten. Ist sie in Ordnung? Mr. Cox nickte und wandte sich ab. Das war der Mann, der entscheiden sollte, ob ich für die Hauptrolle in Peter Thompsons Nettes Leben, ein trivialer Familienfilm. Oder Peter Thompson, ein Film von Ingmar Bergman, eine schwermütige Studie über Nutzlosigkeit und Verzweiflung, vorgesehen war. Stimmt es, dass Sie, nach 15 Minuten absterben? Dann ging ich in die Kneipe, um mit jemandem über meine Probleme zu reden. Ich wandte mich an meinen alten Freund Mr. Walker. Ich tunkte mein Hirn in seine torfigen Tiefen, bevor ich all meine Katastrophen ablud. Das Steuerfiasko, mein beschissener Steuerberater, mein Spermatest, meine Ehe, mein Sexualleben. Die Tatsache, dass ich sterblich war und eine Glatze bekam. Stumm und ungläubig schüttelten Johnny Walker und ich den Kopf über den ganzen gigantischen Schwindel. Wir waren uns einig, dass meine behinderte Oma das Spiel besser leiten könnte als der große Schiedsrichter. Verdammt nochmal, ich fliege nicht nach Russland. Hab ich was davon gesagt, dass du dorthin musst? Er ist hier. Ich sag dir, das ist unser Mann. Er will Millionen investieren und sein Geld in unser gutes, altes England stecken. Er liebt England. Wo sonst kann man so viele hirnlose, Tory-wählende, arschkriechende, opportunistische Volltrottel finden, wie im guten alten England? Letztes Wochenende war ich mit Lord Southampton jagen und dieser Mr. Kant war auch da. Erstklassiger Schütze übrigens, ganz große Nummer. Da sind wir halt ins Plaudern gekommen. Ich wusste nicht, warum ich mir noch die Mühe machte, dem Mistkerl zuzuhören. Vielleicht lag es an seinem schmierigen Bob-Geldof-Akzent, den sie alle so verdammt gut drauf haben. Das ist der Grund dafür, dass jeder zweite beschissene PR- oder Werbeheini in London ihre ist. Also gut, er liebt England. Aber warum zum Teufel will dieser Mr. Rasputin ausgerechnet in mich investieren? Kant. Sein Name ist Mr. Kant. Hey, du willst mir doch nicht erzählen, dass Geschäftsleute ihre Entscheidungen rational treffen, oder? Manchmal wünschte ich mir, der Schiedsrichter würde Dini des Feldes verweisen, indem er ihm einfach eine 747 auf den Kopf fallen ließ oder so. Aber bitte, Schiri, lass ihn vorher meine Bücher in Ordnung bringen, flehte ich. Pete, du solltest dich mit diesem Mr. Kant treffen. Vielleicht will er ein nettes kleines Joint Venture, das ist jetzt im Osten der letzte Schrei. Video ist da drüben ein Riesending. Ihre Copyright-Bestimmungen sind noch lächerlicher als ihre übrigen Gesetze. Vielleicht will er ja, dass du für ihn Hardcore-Pornos produzierst. Hey, aber ist ein Witz. Verdammte Scheiße. Ich weiß, dass er dick einsteigen will und dass seine Knete ihm ein Loch in die Tasche brennt. Also gut, treffen wir uns mit ihm. und lass uns um Himmels Willen noch ein Brandy bestellen. Ich war kein Säufer, aber ich mochte es halt, mir nicht einen auf die Lampe zu gießen. Meine Mutter war es, die mich vor vielen Jahren, ich war ungefähr 15, aufs richtige Gleis setzte. Wir sahen uns eine Fernsehsendung über die Gefahren des Trinkens an und dieser blonde Drache, Typ Turnlehrerin, dozierte über die Leber. Sie hielt eine grässlich schwarze Leber hoch und erzählte uns, wie viel ihr Besitzer getrunken hatte. Anschließend hielt sie eine zweite Leber hoch. Und hier haben wir die Leber eines gesunden Mannes. Meine Mutter, Sherry nachgießend. Wenn er so verdammt gesund war, was macht seine Leber dann im Fernsehen? Mein Lebensmotto. Normal? Ja, im unteren Grenzbereich, aber normal. Im unteren Grenzbereich? Normal, nur ein wenig unter dem Durchschnitt. Normal oder unterdurchschnittlich? Beides. Ich verstehe. Hören Sie, kann ich Kinder zeugen? Im Prinzip schon, Sie müssen es vielleicht nur ein bisschen länger versuchen. Okay, ein bisschen länger. Oder öfter? Oder auch öfter, ja, möglicherweise. Das heißt, wenn meine Frau und ich schwanger werden wollen, also wenn sie schwanger werden soll, wäre es das Beste, wenn wir öfter Sex hätten? Öfter als ein Durchschnittsehepaar? Das wäre eine Möglichkeit. Los, rein mit dir. Ich leg mich so lange aufs Sofa und denke an den Typ aus der Jeans-Werbung. Ich dachte, auf den stehen nur Schwule. Mach dir nichts vor. Los, rein. Okay, okay. Sag mal, ist es ganz kalt? Ja. Also ich glaube nicht, dass das was bringt. Und ob das was bringt? Wer sagt das? Melissa. Jetzt stell dich nicht so an. Es ist bloß kaltes Wasser. Hat Melissa es ausprobiert? Nein, Gary. Ach, Gary. Wie tapfer von Melissa. Melissa hat keine Hoden, mein Liebling. Oh, dann darf Gary also doch etwas für sich haben. Melissa sucht die Häuser und Autos aus, hat die Kreditkarten, plant den Familienurlaub, teilt Gary sein Taschengeld zu und zwingt ihn, irgendwelche Bio-Kacke zu trinken, die wie Panda-Pisse schmeckt. Aber der gute alte Gary hat Glück und darf sein Hodenmonopol behalten. Jetzt mach mal einen Punkt, ja? Melissa und Gary haben es 2 Jahre lang versucht. Als Gary mit den kalten Bädern anfing, ging sein Sperma-Index von 50 auf 60 hoch. Und dann haben sie Nicky bekommen und Ben und Laurie. Alles klar? Ha, aber ich habe schon 60. Dann gehst du vielleicht auf 70 hoch. 60 ist normal, der Arzt hat gesagt, ich bin normal. Ja, aber im unteren Grenzbereich. 70 wäre viel normaler. Los, rein mit dir. Oh, ha, ha, ha. Das ist scheißkalt. Mein Gott, ich krieg gleich einen Herzinfarkt. Ah, ha. Ah, ist dir klar, was du meinen Arterien antust? Verdammt nochmal, man kann nicht normaler als normal sein. Es ist genau wie bei lebendig. Entweder man ist es oder man ist es nicht. Scheiß auf Melissa und Gary. In den Randgebieten meines Denkens gab es jenen wenig betretenen und überwucherten Pfad namens Honesty Road. Wenn ich diese Straße der Ehrlichkeit hinunterging, lag immer ein Gedanke auf der Lauer. Wenn ich Sarah gesagt hätte, dass Biswit erledigt war, hätte sie mich verlassen. Und zur Entspannung ihrer Hormone hätte es auch nicht beigetragen. Aber in Wahrheit hatte ich nur Angst um mich. Deshalb sagte ich nichts. Das Ganze war die klassische Korken-drauf-Nummer. Wer gibt sowas schon gerne zu? When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh, it was beautiful, magical. All the birds in the trees, they'd be singing so happily. Oh, pray for me, oh, pray for me, what you mean? But then they send me away, teach me how to be sensible, logical, oh, responsible, practical. And then they show me a world where I could be so dependable, oh, clinical, oh, intellectual, cynical. Business. Das war Business, ganz nach meinem Geschmack. Vom Anpfiff an verbreitete die gesamte Atmosphäre die frohe Botschaft: Willkommen im Säuferhimmel. Mr. Dini hat mir erzählt, dass Sie England mögen. Mr. Kant spricht kein Englisch. Ich werde übersetzen. Mr. Kant verehrt England. Ist Mr. Kant schon in Windsor Castle gewesen? Windsor! Mr. Kant war noch nicht in Windsor Castle. Mr. Kant ist in Weymouth gewesen. Er hat Interesse an Fabrikschiffen. Schottische Fischer helfen ihm, dort ins Geschäft zu kommen. Mr. Kant schlägt vor, dass Sie diesen Chili-Wodka probieren. Da will ich nicht Nein sagen. Hat Mr. Kant schon das Parlament besichtigt? Jesus, für jemanden, der England mag, mögen Sie England aber nicht besonders. Mr. Kant sagt, Sie haben einen russischen Sinn für Humor, Mr. Dini. Soll das ein Kompliment sein? Selbstverständlich. Vielleicht würde Mr. Kant Stratford vorziehen. Shakespeare. Shakespeare! Drake and Hawken! Es hätte mich nicht überrascht, wenn der Kerl seinen Schuh ausgezogen und wie Khrushchev auf den Tisch gehauen hätte. Ich nahm an, dass Dreck und Hacken irgendein russischer Fluch war. Shakespeare, das ist das wahre England. Sie glauben, Mr. Kant würde Windsor Castle mögen, Big Ben. Das ist das Disneyland des 19. Jahrhunderts. Falsche mittelalterliche Näpfe viktorianischer Schwuchteln. Das war der Niedergang Englands, nicht seine Blütezeit. Drake und Hawkins, das sind die Engländer, wie Mr. Kant sie verehrt. Männer, die die Segel gesetzt haben mit der Aussicht auf 10.000% Profit, wenn sie heimkehren würden. Drake und Hawkins! Lang lebe der freie Markt. Auf Drake und Hawkins. Wir tranken und ich glotzte. Im Herzen der Heimat, wo jeder den Arsch zusammenkneift und weiß, was der andere denkt, und wo seit 1066 nichts mehr passiert ist, hatte ich die Weltanschauung dieses verrückten, millionenschweren russischen Riesen gehört. Aber aus dem Mund dieser wunderschönen Frau, seiner Sekretärin. Ich hatte das Gefühl, als ob in mir ein tief verborgener, längst vergessener Urquell wieder zu sprudeln anfing. Mr. Kant ist der Ansicht, dass heutzutage jeder gute Geschäftsmann, das heißt jeder richtige Mann, überall zu Hause sein sollte. Mr. Kant sagt, ein Mann, der sein eigenes Land liebt, ist bloß ein Anfang im Leben. Ein Mann, der jedes Land wie sein eigenes liebt, hat es schon weit gebracht. Aber vollkommen ist ein Mann, der überall ein Fremder ist. Menschen haben keine Wurzeln, sagt Mr. Kant. Gemüse hat Wurzeln. Was machst du, wenn du jemanden triffst, der schlau ist und nicht verkorkst? Der keinen Moment daran zweifelt, wer er ist. Du beobachtest ihn, wunderst dich und denkst, wie viel Zeit unseres Lebens verbringen wir damit, nicht das zu tun, was wir eigentlich wollen? Wir schlafen nicht, wann wir wollen, weil die Uhr uns sagt, dass wir das nicht können. Wir saufen nicht, weil wir uns fragen, was die Leute denken. Wir rauchen nicht, weil wir Krebs kriegen könnten. Wir vögeln nicht, wann wir wollen, weil wir Angst haben, unsere Ehen zu zerstören. Wir pissen nicht mal, wann wir wollen, weil wir in irgendeiner Sitzung stecken, auf der wir unserem Boss jeden Mist nachplappern. Wir passen uns an, halten durch, fressen in uns rein, unterdrücken, verdrängen und vertrocknen und sind dann überrascht, wenn eines Tages die Sicherungen durchbrennen, wir uns an die Brust fassen, blau anlaufen und tot umfallen. Was können wir tun, wenn wir jemanden treffen, der sich freut, auf diesem Planeten zu leben und sein Leben selbst in der Hand hat? Business! That's beautiful, Dad. Mein lieber Mann, das war ganz schön heavy. Ich glaube, wir haben ihn. Bist du dir da so sicher? Der hängt an der Angel. Jetzt müssen wir nur noch mit zu ihm und die Sache hübsch sachte nach Hause schaukeln. Mit zu ihm? Wieso? Er hat uns gerade eingeladen. Ich habe schon zugesagt. Hey, wie findest du seine Sekretärin? Da würdest du gern mal ran. Was? Alter. What about those who swing both ways? AC/DC. Russischer Wodka. Ah, russischer Wodka. 2 Millionen. Was? Mr. Kant wird bis für 2 Millionen Pfund zur Verfügung stellen. 200.000 Pfund sofort, der Rest in vierteljährlichen Raten von 250.000 Pfund. Die Rückzahlungsbedingungen sehen so aus. Ihre erste Rate wird 6 Monate nach Unterzeichnung der Vereinbarung fällig. Der Zinssatz entspricht dem Grundzins der Bank von England plus 1%, zahlbar im Voraus. Heilige Maria, Mutter Gottes, Scheiße, nochmal! Gegen welche Sicherheiten, welche Garantien verlangt Mr. Kant? Biswit, wenn Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen, fallen alle Rechte an Namen und Geschäftswert von Biswit an Mr. Kant. Okay, also gut, unser Geschäftswert, naja, der muss schon beträchtlich sein. Mr. Kant investiert in Menschen. Mr. Kant vertraut seinem eigenen Urteil, nicht den Auskünften einer Bank oder der mythischen Solidität eines Staates. Staaten gehen zugrunde und Banken pleite. Menschliche Beziehungen sind von Dauer, sagt Mr. Kant. Okay, der Mann spinnt, dachte ich. 2 Millionen. 1% über dem Grundzins. Das muss ich erst mal besprechen. Ich fahr. Lass es nicht. Der Schwachkopf denkt wohl, du bist Myromax oder so. Typisch, weil du säufst, liebt er dich. Oh, scheiße, Russen. Das ist der beste Deal, seitdem Adam im Garten Eden gelandet ist. Was ist, wenn er sich morgen wieder nach Russland verpisst? Wie nageln wir ihn fest? Hey, wer ist die Steuerberater? Hm? Was meinst du, was ich in meiner Zaubertasche habe? Vordrucke für beschissene Kreditverträge. Hat meine alte Mutter mir nicht immer gesagt, dass es sich eines Tages auszahlen wird, immer brav zur Beichte zu gehen? Gott segne und behalte sie. Wir müssen das Ganze schön wasserdicht machen. Ne? Und als Gerichtsstand lassen wir England eintragen für den Fall, dass es zu Meinungsverschiedenheiten kommt. Hm? When I'm all alone, when I'm feeling blue. Ich bin froh, dass wir ins Geschäft gekommen sind. Ich auch. Eine Möse ist eine Möse und ein Schwanz ist ein Schwanz und so weiter. Von wegen. Unsere wilde Suche nach Sex hat längst nichts mehr mit Geben und Fortpflanzung zu tun. Wir haben einfach nur eine grenzenlose Sehnsucht nacheinander. Eine letzte Gelegenheit, darüber nachzudenken? Denk mal schnell nach. Bei mir ist alles klar. Wenn mein Vater uns sehen würde, würde er dich umbringen. Was? Mr. Kant ist dein Vater? Ich glaube, ich muss ein wenig nach Hause. Dann werde ich meinem Vater erzählen, dass du ein Feigling bist. Hä? Ich dachte, er würde mich umbringen, wenn er wüsste, dass... Ja, aber er mag auch keine Feiglinge. Ach so. Ist ja tröstlich. Am nächsten Morgen brachte Dini mir das Dokument. Es war völlig simpel, der übliche Quatsch von garantiert das uneingeschränkte Verfügungsrecht im Falle des Ablebens eines der Unterzeichnenden, bla bla bla. Scheiß auf das Kleingedruckte. Es war der Deal meines Lebens. Die Art Deal, die man nur einmal an Land ziehen musste, um für immer ausgesorgt zu haben. Gerne ein anderer. Zum Beispiel Schreiner oder ein echt guter Kneipenmusiker. Jemand, der überall seine Zelte aufschlagen und sich sicher sein kann, dass er immer genug verdient. Ich weiß, dass ihr diese Fantasie auch habt. Aber ich bin nicht so jemand. Und ihr seid es auch nicht. Ich bin euer Nachbar. Ich bin wie ihr. Ein scheiß normaler Mensch. Woher zum Teufel weiß Mr. Kants Sekretärin, dass wir hier sind? Keine Ahnung. Vielleicht lassen sie uns hier beschatten. Das ist doch albern. Ich hatte Sarah erzählt, dass mir ein russischer Geschäftsmann namens Mr. Kant finanziell etwas unter die Arme greifen würde. Von den 2 Millionen hatte ich natürlich nichts gesagt. Und auch nicht, wie tief Biswit in der Scheiße steckte. Ich hatte Sarah nicht angelogen. Oh nein, ich wollte sie nur nicht allzu sehr beunruhigen. Naja, ich traute mich einfach nicht, ihr alles zu sagen. Guten Morgen. Mr. Kant lässt Sie grüßen. Er vertraut darauf, dass Biswit floriert? Danke, kann ich klagen? Freut mich zu hören. Leider sieht sich Mr. Kant gezwungen, die Zahlung der nächsten Rate vorübergehend auszusetzen. Was? Wieso denn das? Es gibt da eine Kleinigkeit, die der Aufklärung bedarf. Deshalb möchte Mr. Kant Sie noch einmal persönlich treffen. Na super. Gut, okay, also wann? Entweder heute am späten Abend oder morgen. Wie wär's mit morgen, 14 Uhr? Heute. Der British Airways Flug 2880 von Gatwick nach Moskau geht um 13.35 Uhr. Nach Moskau? Wieso? Ist Mr. Kant nicht hier? Pete, was hat das zu bedeuten? Hier ist Ihr Ticket, Mr. Thompson. Ich grübelte darüber nach, was Mr. Kant von mir wollte. Die erste Rate hatte ich bekommen. Das Problem war nur, dass ich auch die zweite brauchte. Unser Showdown mit den Jungs von der Steuerprüfung stand bevor und ich hatte nicht genug Knete, um... Ich weiß. Ich hätte die scheiß Hypothek auf mein Haus nicht tilgen und auch den 5-Sterne-Urlaub auf den Bermudas nicht buchen dürfen. Aber es hatte sich so verdammt gut angefühlt, die Kohle rauszuhauen. Und dann musste sich Dini natürlich seinen Anteil abzapfen. We're sorry. Willkommen in Moskau. Besoffen stirbt sich's am besten. Niemand hat es für nötig gefunden, mich am Flughafen abzuholen. Auch im Hotel war keine Nachricht für mich. Erst als ich nach draußen ging, um frische Luft zu schnappen, trat ein Typ in einem schaurig gelben Anzug auf mich zu, der mir irgendwie bekannt vorkam. Mein Name ist Dr. Jones von der London Business University. Sie sollten mich kennen. Schließlich haben Sie für Ihre Biswit-Videos genug von meinen Ideen geklaut. Da fiel mir ein, wo ich diese Visage schon einmal gesehen hatte. Auf dem Cover von Menschen und Märkte. Ein Werk, aus dem ich die eine oder andere modische Guru-Phrase geborgt hatte. Tut mir leid. Das muss Ihnen nicht leid tun. Ich bewundere Ihre Gabe, zwischen der urheberrechtlich geschützten Ausformulierung einer Idee und ihrem frei vermarktbaren Inhalt zu unterscheiden. Naja, woher wissen Sie, dass ich hier bin? Sie wurden beschattet, zu Ihrem eigenen Schutz. Mr. Kant hat viele Geschäftspartner, aber auch viele Konkurrenten. Und zurzeit ist es hier Mode, die Geschäftspartner der Konkurrenz einfach aus dem Verkehr zu ziehen. Moment mal, was haben Sie mit Mr. Kant zu tun? Kommen Sie! In 3 Stunden geht unser Zug nach Samara. Was geht hier eigentlich vor? Was will Mr. Kant von mir? Wir müssen unsere Sachen holen. Außerdem sollen wir für Mr. Kant noch Ausrüstungsgegenstände in Empfang nehmen. Ich gehe nirgendwo hin, bis ich nicht weiß... Oh, Scheiße. Mr. Kants Ausrüstungsgegenstände waren 3 Garnituren Abendkleidung. Jede Garnitur bestand aus einem 2-reihigen Dinnerjacket mit extrem breitem Revers, einer seitengefütterten Hose und einem weißen gestärkten Hemd mit einer breiten, steifen Brust. Der Schnitt dieser Jackets stammt aus amerikanischen Gangsterfilmen. Die sind hier sehr beliebt. Ein mir bekannter Geschäftsmann genießt den Schutz einiger Mafiosi, weil er ihnen Englisch aus Drehbüchern von Scorsese und De Palma beibringt. Er erzählte mir, dass ihre Begeisterung für Schießereien recht irritierend sein kann. Sie jedoch bemerkenswerte linguistische Fortschritte machen. Verdammt nochmal, erzählen Sie mir lieber, warum Mr. Kant mich sehen möchte. Sie sagen mir jetzt, was hier los ist, oder ich fliege nach Hause. Wie Sie wollen. Sie werden dann natürlich keine weiteren Zahlungen erhalten. Natürlich. Würde es Ihre Entscheidung beeinflussen, wenn ich Ihnen mitteilte, dass ich in dieser Angelegenheit eine bestimmte Dienststelle der Regierung des Vereinigten Königreichs repräsentiere? Alles, was in Russland funktioniert, kommt aus dem Westen. Die Armee wurde aus Preußen importiert, die Geheimpolizei aus Österreich. Warum sind hier überall Soldaten? Wahrscheinlich wegen der Tschetschenen. Was? Wir fahren nach Tschetschenien? Nein, nur 3/4 der Strecke. Die Soldaten sind auch deswegen am Bahnhof, um zu verhindern, dass die Mafia hier Fuß fassen kann. Denn innerhalb des Bahnhofs erhebt der Staat die Steuern von den Standbesitzern, während draußen der Staat und die Mafia abkassieren. Normalerweise bekommt nur die Mafia Geld. Ich persönlich würde es auch vorziehen, die Mafia zu bezahlen. Was würden Sie? Die Mafia gibt zumindest nicht vor, etwas anderes zu sein als das, was sie ist, nämlich ein Wirtschaftsunternehmen. Sie finden es schrecklich, unter dem Druck angedrohter Vergeltungsmaßnahmen eine bestimmte Summe an bewaffnete Männer abzuführen. Aber warum? Steuern waren nie etwas anderes als Schutzgelder. Versuchen Sie nur mal, dem britischen Staat seinen Anteil vorzuenthalten, indem Sie Ihre Einkommens- und Umsatzsteuern nicht zahlen. Aber das haben Sie ja schon versucht, nicht wahr? Woher zum Teufel wissen Sie das? Von Ihrem Steuerberater. Von Dini? Ich nehme an, Sie haben nur einen Steuerberater. Scheiße. Für wen arbeiten Sie? Für welchen Teil der Regierung? Als wir durch die endlosen Außenbezirke Moskaus rollten, spulte ich in meinem Kopf sämtliche Ereignisse der letzten Wochen vor und zurück, um rauszukriegen, was um alles in der Welt die Regierung von mir wollte. Ich versuchte, mich zu entspannen. Ich versuchte, mir einzureden, jetzt liegt es nicht mehr in deiner Hand. Wenn du keine Macht hast, hast du auch keine Verantwortung. Aber es klappte nicht. Mein Gott. In der Tat. Meilenweit Birkenwald. Mal ein armseliges Dorf, dann wieder Birkenwald. Ist im Birkenwald eine Lücke, sieht man endlos weit nichts und... Und im Hintergrund wieder Birkenwald. Genau. Irgendwann tat der Wald sich wieder auf und gab den Blick frei auf etwas, das aussah wie 10 Liverpools auf einem Haufen. Samara. Das Lada-Epizentrum. Das Detroit Russlands. Wir waren da. Die erste Person, die ich sah, war Mascha. Ich hatte wochenlang vor mich hingelebt, ohne allzu oft an sie zu denken. Bloß hin und wieder ein stummes Heulen um 3 Uhr morgens, wenn ich aufwachte und feststellte, dass ich war und nicht der, der ich sein wollte. Wenn du den großen Schiri am Ärmel zupfst, um ihn zu fragen, wie lange er in diesem grausamen Match noch nachspielen lassen will, wird er auf seine Armbanduhr blicken und sagen, genau so lange, wie du es noch aushältst. Willkommen in Samara, sagte Mascha in einem völlig gleichgültigen Ton. Ich versuchte, ihr gigabyteweise Emotionen rüberzuschicken. Aber nichts kam zurück. Nie mehr werde ich sie küssen. Never again. Mr. Kant war leider verhindert, sie am Bahnhof abzuholen. Okay, ihr habt mich hierher zitiert und jetzt... Jetzt werden wir eine kleine Bootsparty machen, um das Panorama der Stadt und die Tschiguli-Pforte an der Wolga zu bewundern. Die Wolga wird Ihnen gefallen. Sie ist sehr breit. Wir fuhren in Maschas Lada Deluxe an heruntergekommenen Wohnblocks und schrottigen Fabrikanlagen vorbei, bis wir ans Ufer eines langsam fließenden Flusses kamen. Endlich war auch Mr. Kant da und noch ein paar andere Russen. Mr. Kant begrüßte uns fröhlich und zeigte auf ein Metallboot, das direkt vor uns vor Anker lag und Dieselqualm ausstieß. In der Hand hielt er einen großen Aluminiumtopf. Mr. Kant sagt, dass das eine sehr berühmte Suppe ist. Sie wird aus Hechtköpfen und Zwiebeln gemacht. Ach, wirklich? Sag Mr. Kant, dass ich nicht zum Superessen hier bin und frag ihn bitte, welche Einzelheit unserer Abmachung er besprechen möchte. Mr. Kant sagt, dass er Ihre Sorge versteht. Hechtköpfe und Zwiebeln klingen ein bisschen langweilig. Aber die Suppe enthält auch Wodka. Himmel, Herrgott, ich wollte nie... Spielen Sie das Spiel mit? Wir legten am Strand einer kleinen Insel an, aßen Hechtkopfsuppe und tranken Wodka. Meine Nerven lagen blank und mein Kopf brannte vom Wodka. Es wurde Zeit, das Sackgesicht Jones zur Schnecke zu machen. Ich leerte meinen letzten Wodka und sprang auf. Und jetzt? Ich hatte mir schon den förmlichen russischen Sprachgestus angewöhnt. Und jetzt ist es unsere englische Pflicht, in der breiten Wolga zu schwimmen. Mr. Kant sagt, dass das Wasser nur 10 Grad warm ist. Sag Mr. Kant, dass das einem Engländer nichts ausmacht. Die Nation von Nelson und Richard Branson liebt kaltes Wasser. Was könnte erfrischender sein? Ist das Schwimmen in der Wolga nicht gesundheitsgefährdend? Mr. Kant sagt... Dass Drake und Hawkins als Beweis ihres guten Willens gegenüber Geschäftspartnern sogar nackt in der Wolga geschwommen wären. Genau. Ihr Russisch macht Fortschritte, Dr. Jones. Das ist absolut lächerlich. Gut für den Spermaindex. Wie bitte? Ach, nichts. Okay, Jonesy, wir sind weit genug weg. Entweder Sie erzählen mir jetzt sofort, was zum Teufel hier eigentlich los ist, oder ich frage die anderen und gebe keine Ruhe, bis ich weiß, was das ganze Theater soll. Der Wodka scheint sich förderlich auf Ihre Moral auszuwirken. Dazu ist er da. Also, wie soll ich mich in der Sache verhalten? Und was hat das alles mit der Regierung zu tun? Ich will, dass Sie Geschäfte machen. Was der britische Staat von Ihnen will, von Ihren Steuern einmal abgesehen, weiß ich nicht. Wie bitte? Ich vertrete den britischen Staat in keiner Weise. Aber Sie haben doch gesagt... Moment! Ich habe Sie nur gefragt, was wäre, wenn ich Ihnen mitteilen würde, dass ich für die Regierung arbeite. Sie Schwein! Was geht hier eigentlich vor, Scheiße nochmal? Erstaunlich. Sie würden sich wohler fühlen bei dem Gedanken, dass ich für das MI5 arbeite, das demokratische Regierungen stürzt und Attentate organisiert, als bei dem Gedanken, dass ich ein freier Geschäftsmann bin, der sich mit Mr. Kant, einem anderen freien Geschäftsmann, zusammengetan hat? Wenn Sie nicht für die Regierung arbeiten, wie kommt es dann, dass Dini Ihnen von meinen Steuern erzählt hat? Für Geld tut Mr. Dini fast alles. Dieser verfluchte Mistkerl! Wenn ich den zu fassen kriege, würde er sich wünschen, seine verdammte Insel nie verlassen zu haben. Okay. Aber was genau macht Mr. Kant? Mr. Kant treibt Handel in diversen Wirtschaftsbereichen. Was heißt das? Womit handelt er? Ich nehme an, mit allem. Seine Tochter sagte einmal, diejenigen, die es wissen sollten, wissen es. Ach, leck mich doch, Schiri, ich steig aus. Mir war arschkalt und ich wurde bei lebendigem Leib von den Mücken gefressen. Alle hatten mich von Anfang an geleimt und ich saß am Arsch der Welt fest. In der Hand eines russischen Verrückten, bei dem ich immer nur Wodka verstand. Ich dachte an Sarah, das überzogene Konto und den Spermatest. Sarah würde mich verlassen, weil sie bessere Spermien finden musste. Oder einer von uns würde sich unsterblich verlieben und einem anderen verfallen, bloß weil mit ihm nicht jedes Wort und jede Berührung mit der Schwere des Scheiterns beladen war. Ich wusste nicht, wohin ich sollte. Sag Mr. Kant, dass ich nun, erfrischt von den Wassern der Wolga, bereit bin, unser Business zu planen. Beim Wort Business hoben die Russen eilig die Gläser und wiederholten Business, Business, Business. Mr. Kant sagt, wir machen keine Pläne. Kommunisten machen Pläne. Mr. Kant macht Termine. Dann wollen wir einen Termin machen. Mr. Kant sagt, dass wir zuerst noch die Chiguli-Pforte besichtigen müssen. Sie ist berühmt. Ich zuckte mit keiner Wimper. Ich ließ gar nicht erst zu, dass man das als Niederlage ansah. War ich Autor des scheiß Trainingsvideos erfolgreich Geschäfte machen oder etwa nicht? Ah, das ist eine hervorragende Vorbereitung aufs Business. Ich kann es gar nicht erwarten, Ihre berühmte Pforte zu sehen. Ich nehme an, sie ist sehr breit? Nein, es ist eine kleine Insel im Fluss. Aber der Fluss ist breit. Außerordentlich. Ich trinke auf die breite Wolga. Mr. Kant fragt, ob Sie vielleicht russisches Blut in den Adern haben. Ich war nichts. Ich war reinster Wodka. Ich war aus Glas. Der Fluss war breit und der Himmel unfassbar weit. Es war einer jener heiligen Augenblicke, in denen sich die Lücke zwischen der Art, wie du lebst, und der Art, wie du leben solltest, ausnahmsweise leise schließt. Als ich Mascha in die Augen sah, hätte ich alles getan, worum sie mich gebeten hätte. Ich hätte mir einen Finger abgehackt, einfach so. Nur um sie noch einmal zu küssen. Ich hasste es, mich zu übergeben. 35 Jahre alt und noch immer nicht zu wissen, wie viel Alkohol man verträgt. Ein vergeudetes Leben. Nie wieder. Nie wieder. Das ist die richtige Antwort. Ich lernte das Wichtigste, was man über Russland lernen muss. Kein Westler kann mit Russen trinken und überleben. Ich beneide Sie nicht um Ihre Gesichtsfarbe, aber wenn Sie sich trotzdem ein wenig beeilen würden. Mr. Kant möchte, dass wir der Einladung des Bürgermeisters von Samara folgen und eine Fabrik besichtigen. Für eine Fabrikbesichtigung soll ich mich in diese lächerlichen Klamotten werfen? Wir müssen die Anzüge nur zu Geschäftszwecken tragen. Der Markt rechtfertigt alles. Na super, Jonesy. Jetzt fühle ich mich gleich viel besser. Ich nehme nicht an, dass Sie mir erzählen, was das Ganze soll. Es freut mich, dass Sie gelernt haben, Ihre Lage zu akzeptieren. Ich bin ja zufällig total müde. Gott, lieber Himmel, wie viel Stärke haben die denn in die Hemden getan? Mr. Kants Leibwächter mit der Nazi-Visage wartete vor dem Hotel auf uns. In selbstmörderischem Tempo wurden wir an endlosen Birkenwäldern vorbeigekarrt. Ich verlor jedes Zeitgefühl. Irgendwann trafen wir in einer Linoleumfabrik am Arsch der Welt und noch dahinter ein. Der Himmel war von dichtem schwarzem Qualm verhangen und ich fragte mich, wie man hier noch irgendeinen Sperma-Index haben konnte. Dann taumelte ich in einer Art horizontalem Höhenkoller. Denn was ich sah, waren ca. 50 westliche Geschäftsmänner, die aussahen wie der Tod, also ziemlich genauso wie ich. Mir war sofort klar, dass sie alle total verkatert waren und bereitwilligst zum Schafott marschiert wären, wenn man es ihnen befohlen hätte. Willkommen in Samara. Sie alle sind hier versammelt, weil Sie mit meinem Mandanten Mr. Kant Kreditvereinbarungen zu bemerkenswert großzügigen Bedingungen abgeschlossen haben. Das wird möglicherweise auch der Aufmerksamkeit Ihrer Steuerbehörden nicht entgangen sein. Manche Behörde könnte behaupten, dass Sie nicht über genügend Sicherheiten verfügen, die die Kredite auf der Basis legaler Geschäftsbeziehungen rechtfertigen würden. Was für ein Unsinn! Seien Sie versichert, dass keine Ermittlung je beweisen kann, dass Ihre Kredite nicht durch vollkommen legale Transaktionen eingeräumt werden. Verlieren Sie nicht den Mut, wenn man versucht, Sie unter Druck zu setzen. Aber bedenken Sie eines. Ihnen selbst mag schon der Gedanke gekommen sein, dass mein Mandant weit weg ist und dass es in vielen Ländern, etwa in Großbritannien, sehr einfach ist, ein Unternehmen zu schließen, um die Geschäfte unter einem anderen Namen fortzusetzen. Sie mögen sich auch gefragt haben, was Sie davon abhalten sollte, Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachzukommen? Ich will Ihnen eine alte und bewundernswert einfache Antwort auf diese Frage geben. Dr. Jones machte eine Pause. Ich gähnte, räkelte mich und kratzte mich an den Eiern. Plötzlich hielt ich mitten im Gähnen, Räkeln und Kratzen inne, weil mir bewusst wurde, dass Jones mich direkt ansah und sich alle Augen auf mich richteten. Dann merkte ich, dass sie nicht mehr mich ansahen, sondern etwas hinter mir. Ich spürte einen Hauch im Nacken. Ich drehte mich um. Marsha schob Kugeln in das Magazin einer verchromten Automatik. Mr. Kant beobachtete mich. Hey, was soll das? Mr. Kant fragt sie, was Drake und Hawkins mit Mella gemacht haben, die sie verraten haben. Verraten? Das ist doch lächerlich, Marsha. Dann schoss sie. Ich hörte die Kugel schwirren. Sie prallte ungefähr einen Meter neben meinem Kopf gegen die Backsteinmauer. Ich dachte nur, ja klar, deswegen sehen die Mauern in Berlin so aus. Marsha visierte mich mit dem Lauf, aber plötzlich schüttelte sie den Kopf. Sie gab die Pistole Mr. Nazi, dem scheiß Leibwächter. Leck mich am Arsch, du Nazi-Schwein! Mr. Kant sagt, sie dürfen aufrecht sterben. Marsha! Ich dankte Gott für den Wodka-gedämpften Kater, der alles total unwirklich erscheinen ließ. Immer noch besser als an Altersdemenz zur Musik von Queen zu sterben. Vielleicht stimmt es ja, dass Menschen, die wirklich leben, keine Angst vor dem Tod haben. Vielleicht hat man nur Angst zu sterben, wenn man tief im Innern weiß, dass man nie richtig gelebt hat. Schiri! Was hab ich getan? Ich war verdammt froh, dass ich nie mit dem Saufen und Rauchen aufgehört hatte. Mr. Nazi hob die Waffe und feuerte sie aus kürzester Entfernung ab. In meinem Kopf ertönte das Geräusch donnernder Hufe auf Sand und mir fiel ein, wie alles angefangen hatte. Für eine Sekunde saß ich wieder in meinem Volvo auf der nassen M25 unter einer rostigen Brücke, über die ein alter Hund humpelte. Die Welt war aus Eis und hatte einen strengen metallischen Geruch, wie ranziges Aluminium. Mir wurde klar, dass ich tot war. Gratuliere, Mr. Thompson. Sie haben Ihre Rolle wirklich gut gespielt. Keine Stärke. Kevlar. 8 Lagen Kevlar in der harten Vorderseite des Hemdes und 10 im Revers des Dinnerjackets. Genug, um eine Kugel aufzuhalten, die aus einer 45er abgefeuert wurde. Es war alles nur eine große Show, um Mr. Kants andere westliche Schuldner zu entmutigen. Okay. Die erdritten westlichen Partner haben den schwarzen Leichenlader gesehen, der mich abtransportiert hat, und ganz schnell alle Pläne vergessen, mit ihrer Sekretärin und Mr. Kants Knete abzuhauen. Genau. Die wissen jetzt, was freier Markt wirklich bedeutet. Wir konnten ihnen unseren Plan natürlich nicht verraten. Sie mussten vollkommen unvorbereitet sein. Ich gebe zu, es war ein wenig riskant, aber andererseits war die Wahrscheinlichkeit, dass Mr. Kants Leibwächter sie hätte töten können, bestimmt geringer als die Wahrscheinlichkeit, mit einer Aeroflot-Maschine abzustürzen. Ja, super. Ich bin begeistert. Mr. Kant scheut jedenfalls nicht davor zurück, seine Interessen mit entschlossenen Maßnahmen zu schützen. Na, vielen Dank, Herr Wittgenstein. Das habe ich jetzt kapiert. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass Mr. Kant globalen Handel betreibt. Mr. Kant braucht legales, sauberes Geld. Geld, das echte britische Firmen wie Biswit ordentlich bei echten britischen Banken einzahlen. Von dort geht es auf ein Sammelkonto in Liechtenstein. Das heißt, wir waschen Geld? Mein Gott, wie sind Sie ausgerechnet auf mich gekommen? Nun ja, Sie waren so freundlich, aus meinen Werken zu zitieren. Das machte mich natürlich neugierig. Dann habe ich mich ein wenig umgehört. Und für Geld tut Mr. Dini schließlich alles. Das Schwein. Und welches Spiel spielen Sie? Ich arbeite gelegentlich als Berater für Mr. Kant. Er bittet mich, für seine Interessen geeignete Firmen ausfindig zu machen. Firmen mit Schwierigkeiten. Und natürlich die richtige Sorte Menschen zu finden. Und welche Sorte soll das sein? Skrupellos, aber letztendlich konformistisch. Oh, vielen Dank. Keine Ursache. Hey, ich bin geleimt worden. Sie sind nicht schlecht dabei gefahren. Was? Ich habe mich mit einer Bande von Geldwäschern eingelassen und Sie sagen, ich wäre nicht schlecht dabei gefahren. Der Staat handelt auch mit Alkohol und Waffen und Sie finden das ganz normal. Vielleicht sind Sie ja doch ein hoffnungsloser Fall. Wie auch immer, Sie müssen Mr. Kant nur die erste Rate zurückzahlen, dann kommen Sie ungeschoren davon. Toll, aber ich bin pleite. Dafür können Sie wohl kaum mir die Schuld geben. Okay, okay. Und warum haben Sie für Ihr russisches Roulette ausgerechnet mich ausgewählt? Ach, im Grunde hätten wir unser kleines Spiel mit jedem aufführen können. Aber offenbar mag Mr. Kant Sie, genau wie seine Tochter. Das ist und war schon immer die Grundlage, auf der überall in der Welt Geschäfte gemacht werden. Warum er von allen Partnern ausgerechnet Sie mag, verstehe ich allerdings auch nicht. Aber egal. Vergessen Sie nicht, dass Sie es mit Geschäftsleuten zu tun haben. Was soll denn das schon wieder heißen? Sie als moderner, westlicher Mensch sind an eine Lebensweise gewöhnt, in der weder materielle Gefahren noch intellektuelle Redlichkeit eine Rolle spielen. Mr. Kants Geschäftsmethoden sind nicht ganz so ungefährlich und sehr viel weniger sentimental. Denken Sie dran. Ich hatte das Gefühl, als ob man mir alle Fäden durchgeschnitten hatte. Ich war eine Marionette, die ein Nichtsing, ein Fallschirmspringer, der ins offene Meer trieb. Was habe ich getan, Shiri? Was ist so verdammt besonders an mir? Gar nichts. Es gibt Tausende wie Sie. No entrance to Memory Lane. Shiri, ich kapiere es allmählich. Das Ganze war nur eine Aufwärmübung. Scheiße, ich dachte, es wäre schon mein Leben. Das eigentliche Spiel fängt also jetzt erst an. Okay, von mir aus kann es losgehen. Kein Rumgemache mehr. Ich spiele einfach meinen Part, ohne glänzen zu wollen. Ich bleib sauber, fange nochmal ganz von vorn an. Ich will einfach nur ein nettes, ruhiges Match. Nichts Besonderes. Ich bin nur ein ganz gewöhnlicher Brite. Ich bin auf der Welt, um meinen scheiß Rasen zu mähen und mein Auto zu waschen. Ranziges Aluminium, nach dem gleichnamigen Roman von James Hawes. Aus dem Englischen von Kirstin Lutze. Hörspielbearbeitung und Regie Karin Hutzler. Die Personen und ihre Sprecher waren Peter, Jan-Josef Liefers, Dini, Götz Schulte, Mascha, Grażyna Kania, Mr. Kant, Sergej Gladkirch, Jones, Frank Arnold, Sarah, Chris Pichler, Arzt, Tilmar Kuhn, Shiri, Michael Hahnemann, Radiomoderator Bert Lewald. Regie Karin Hutzler. Produktion Deutschlandradio Berlin 2001. Am kommenden Sonntag hören Sie um die gleiche Zeit Feuersalamander, Hörspiel von Jan-Peter Bremer.